könnt ihr aus eurer Hand ein Fähnchen machen, das hoch oben auf dem Turm hängt und sich im Wind bewegt? Lasst es uns gemeinsam versuchen und dazu singen. Wie das Fähnchen auf dem Turme sich kann drehen bei Wind und Sturme, so soll sich mein Händchen drehen, dass es eine Lust ist anzusehen. Wie das Fähnchen auf dem Turme sich kann drehen bei Wind und Sturme, so soll sich mein Händchen drehen, dass es eine Lust ist anzusehen. Wie das Fähnchen auf dem Turme sich kann drehen bei Wind und Sturme, so soll sich mein Händchen drehen, dass es eine Lust ist anzusehen. Fein habt ihr mitgemacht.